Leider kann der am 28. Juli erfolgenden Kriegserklärung der Doppelmonarchie an Serbien durch das Wesen der Kaderheere eine rasche Besetzung von Belgrad nicht folgen. So gewinnt Russland Zeit. Österreich kann mit ihm zu keiner direkten Aussprache gelangen. Ein englischer Vorschlag auf eine Konferenz wird von Deutschland abgelehnt, da ein unparteiisches Urteil nicht mehr zu erwarten ist. Berlin aber sucht Österreich zu beruhigenden Erklärungen gegenüber Russland zu bestimmen. Der deutsche Kaiser, am 27. Juli von seiner Nordlandreise nach Berlin zurückgekehrt, hofft auf eine friedliche Lösung. Das Zarenreich aber verkündigt am 29. seine bereits seit dem 25. laufende Teilmobilisierung. England lässt seine Flotte nach der Probemobilisierung vom 15. Juli mobil. Seine Bemühungen zur Erhaltung des Friedens sind unaufrichtig und nicht von dem notwendigen Ernst getragen. Russland hat bereits am 29. Juli die Gesamtmobilmachung zunächst heimlich angeordnet. Mit dem Mobilisierungsbefehl in der Tasche gibt der russische Generalstabschef dem deutschen Militärbevollmächtigten sein Ehrenwort, dass die Mobilmachung nicht erfolgt sei und an der deutschen Grenze nicht beabsichtigt werde. Warnende Vorstellungen des Reiches in St. Petersburg und Paris haben keinen Erfolg. Bei der auf den Krieg zielenden Gesinnung Russlands bleibt auch der Telegrammwechsel des Kaisers ohne Ergebnis. Wohl befiehlt der Zar, erschüttert durch das drohende Unheil in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli die Einstellung der russischen Mobilisierung, aber die Militärs und Staatsmänner, endlich den ersehnten Krieg gegen Österreich und Deutschland vor sich erblickend, führen den Auftrag nicht mehr durch. Tags darauf überzeugen sie den Zaren, dass der Schritt nicht mehr zu ändern sei. In dem Augenblick, wo das Reich restlose Klarheit über den russischen Schritt besitzt, ist es zur allgemeinen Mobilmachung gezwungen. Damit rollt dann die Maschinerie auch der übrigen Mobilisierungen, die bisher sorgfältig geheim gehaltenen Bündnisfälle kommen zur Auswirkung und der Weltkrieg ist nicht mehr zu vermeiden. Am 31. Juli wird die sorgfältig geheim gehaltene Mobilisierung der Russen zu einer öffentlichen. Deutschland hat aber bis 29. Juli noch keine Maßnahmen getroffen. Die Frankreich gebotene Hand, im Falle eines deutsch-russischen Krieges die Integrität des französischen Gebietes zu wahren, findet Abweisung. Eine leichte Entspannung am 30. Juli verklingt, als die Nachricht von der russischen Mobilisierung eintrifft. Der Kaiser muss am 31. Juli 1 Uhr nachmittags den Zustand der drohenden Kriegsgefahr anordnen. Eine halbe Stunde vorher hat auch der Kaiser Franz Josef unter dem gleichen Eindruck die allgemeine Mobilmachung und die Aufbietung des Landsturmes anbefohlen. Noch einmal beschwört Wilhelm telegrafisch den Zaren: Nicht ich trage die Verantwortung für das Unheil, das jetzt der ganzen zivilisierten Welt droht. Niemand bedroht die Ehre und die Macht Russlands, das wohl auf den Erfolg meiner Vermittlung hätte warten können. Die von mir, meinem Großvater, auf den Totenbett überkommene Freundschaft ist mir immer heilig gewesen und ich habe treu zu Russland gestanden, wenn es in schwerer Bedrängnis war, besonders in seinem letzten Kriege. Der Friede Europas kann von dir noch jetzt erhalten werden, wenn Russland sich entschließt, die militärischen Maßnahmen einzustellen, die Deutschland und Österreich-Ungarn bedrohen. Das nun folgende feierliche Wort des Zaren, dass die russischen Truppen bei Fortdauer der Verhandlungen über Serbien keine herausfordernden Aktionen mehr unternehmen würden, verdient keinen Glauben mehr und kann nicht angenommen werden, denn Russland gewinnt dadurch wertvollste Zeit. Um 7 Uhr abends am 31. Juli muss Deutschland mit Antwortsforderung binnen 18 Stunden bei Frankreich anfragen, ob Frankreich in einem russisch-deutschen Kriege neutral bleiben wolle. Um Mitternacht aber ergeht an das Zarenreich die ultimative Forderung, innerhalb 12 Stunden die Kriegsmaßnahmen gegen Österreich, Ungarn und Deutschland einzustellen. Als trotz dreimaliger Anfrage des deutschen Botschafters, der Außenminister Sasunow, im Laufe des 1. August keine Antwort erteilt, erfolgt dann um 6 Uhr nachmittags die deutsche Kriegserklärung an Russland, eine gänzlich unnötige Maßnahme überspitzten juristischen Denkens, die ganz entgegen der tatsächlichen Entwicklung Deutschland den Schein des Angriffs zugeschoben hat. Frankreich aber erklärt endlich um 1 Uhr nachmittags, dass es tun werde, was seine Interessen geböten. Um 4.40 Uhr erfolgt dann die französische Mobilisierung, um 5 Uhr erst als letzte unter der Kolonialstaaten die deutsche. Der erste deutsche Mobilmachungstag ist der 2. August. Von Seiten der Franzosen erfolgen an die 50 Grenzverletzungen. Trotz Abratens von Tirpitz und Moltke entschließt sich nun der unglückselige Bethmann, den Franzosen deshalb den Krieg zu erklären. In seiner Verblendung erhofft er dadurch das Eingreifen Italiens. England hat den Dingen seinen Lauf gelassen, obwohl eine energische Warnung Greys in Petersburg ihren Eindruck nicht verfehlt hätte. Schon schiebt London die Frage der belgischen Neutralität in den Vordergrund, sichtlich um einen populären Kriegsgrund bemüht. Es sucht aus der russischen Atmosphäre des Mörderschutzes herauszukommen. Aber auch bei Beachtung der belgischen Neutralität durch Deutschland will Grey kein bestimmtes Neutralitätsversprechen abgeben. Am 2. August abends überreicht nun der deutsche Gesandte in Brüssel eine Note, die binnen 12 Stunden die Erlaubnis des Durchmarsches bei Sicherung der vollen Unversehrtheit des Landes für die deutschen Truppen fordert. Deutschland ist bei freundschaftlicher Haltung zur vollen Schadenvergütung bereit. Unglückseligerweise spricht dann der Reichskanzler Bethmann Hollweg, als die deutschen Truppen in Belgien einmarschieren, von einem Unrecht an diesem Staate. Die 1839 den Belgiern zugesicherte Neutralität war durch den belgischen Festungsbau gegen Deutschland und durch die belgische Kongo-Politik vollkommen entwertet worden. Belgische und englische Militärs hatten bereits seit 1906 Verbindung miteinander. Aus belgischen militärischen Handbüchern durften die Engländer eine Kenntnis Belgiens erlangen, als wenn es ihr eigenes Land gewesen wäre. Zum Schutz der deutschen Eisenbahnen wird Luxemburg besetzt. Ihm wird Vergütung des Schadens zugesagt, es begnügt sich mit einem Protest. England aber macht am 2. August die Flotte, am 3. das Landheermobil und erlässt am 4. August wegen des Einmarsches in Belgien die Kriegserklärung an das Deutsche Reich.